Kehrt eine Frau in die zerstörte Stadt zurück und spricht: Komm von der Bleiche. Hab Sterbewäsche gewaschen, dem Eli das Hemd gewaschen, Blut herausgewaschen, Schweiß herausgewaschen, Kinderschweiß, Tod herausgewaschen. Will es zu dir tragen, Samuel, in die Kuhgasse tragen, zum Abend, wo die Fledermäuse in der Luft herumblättern, wie ich blättere im Bibelbuch, um das Klagelied zu suchen, darin es raucht, darin es brennt und die Steine herunterfallen. Das Hemd von deinem Enkel will ich zu dir tragen, vom Eli das Hemd. War dein Sohn, Samuel, am Morgen, als sie ihn holten, aus dem Bett rissen, aus dem Schlaf, wie sie vorher aufgerissen hatten, die Tür zum Schrein der Geheimnisse im Tempel, behüte, behüte. So rissen sie ihn aus dem Schlaf. Rali, seine Frau, rissen sie auch aus dem Schlaf, trieben sie vor sich her, die beiden, durch die Kuhgasse, hat die Witwe Rosa gesessen an der Ecke, am Fenster, und erzählt hat sie es, wie es hergegangen ist, bevor sie ihr den Mund geschlossen haben mit einem Dorn, weil ihr Mann Gärtner war. Ist der Eli im Nachthemd seinen Eltern nachgelaufen, in der Hand die Pfeife, mit der er gepfiffen hat auf der Weide, den Lämmern, den Kälbern. Und bist du, Großvater Samuel, dem Enkel nachgelaufen. Und als der Eli sah, mit seinen achtjährigen Augen sah, wie sie antrieben, seine Eltern, durch die Kuhgasse, hat er die Pfeife an den Mund gesetzt und hat gepfiffen. Und nicht hat er gepfiffen, wie man pfeift dem Vieh, oder im Spiel, sagte die Witwe Rosa, als sie noch lebte, den Kopf hat er geworfen nach hinten, wie die Hirsche, wie die Rehe, bevor sie trinken an der Quelle. Zum Himmel hat er die Pfeife gerichtet, zu Gott hat er gepfiffen. Der Eli, sagte die Witwe Rosa, als sie noch lebte, zu Gott hat er gepfiffen. Ging ein Soldat mit im Zuge, sieht sich um nach dem Eli, wie der pfeift, hoch zum Himmel, schlägt ihn tot mit dem Kolben seines Gewehres. War der Soldat ein noch junger, sehr junger, hat die Witwe Rosa gesagt. Nimmt der Samuel die Leiche, Großvater Samuel, sagt die Rosa, setzt sich nieder auf einen Meilenstein und ist stumm. Ist stumm. War denn der Michael nicht zur Stelle, dass er hätte retten können, den Eli? War der Michael im Bethaus, im brennenden Bethaus, hat die Flammen gebunden, hat den Josele gerettet, den Dajan gerettet, den Jakob gerettet. Aber der Eli ist tot. Es hat die Witwe Rosa noch hinzugefügt, dass der Michael eine Minute zu spät kam. Eine winzige Minute. Sie so winzig wie das Öhr meiner Nähnadel, mit der ich vorhin noch diesen eingerissenen Saum an Elis Hemd festnähte. Was meinst du, warum er zu spät kam? Er, den kein Feind aufhielt. Er tat einen Schritt in die Nebengasse. Einen einzigen Schritt. Da, wo der Miriam ihr Haus einmal gestanden hat. Und dann wandte er sich um. Und der Eli war tot. Da sagte die Witwe Rosa noch, hat doch der Michael den ungebrochenen Blick, nicht den unsrigen, der nur Scherben sieht. Den Baal-Schem-Blick hat er. Von einem Ende zum anderen. Will den Michael fragen, was er weiß. Näht er auch Sohle an Oberleder fest, weiß er doch mehr als nur wandern zum Grabe. Bin eine Wäscherin, hab Lauge gebrüht, gewaschen, gespült. Aber heute auf der Bleiche, da wo der Saum war gerissen an Elis Hemd, da sah es mich an. Will den Michael fragen, den Schuster. Kommen Kinder aus den Ruinen der Gasse auf den Marktplatz gelaufen. Der Schulhelfer hat gesagt, es sei heute der Tag, an dem vor Jahren des Michaels Hochzeit war. Und an dem sie Miriam, die Braut, raubten vor dem Kerzensegnen. Was wollen wir spielen? Hochzeit. Und Kerzen segnen. Und ich bin die Braut. Und ich raube dich. Nein, ich will das nicht. Ich suche mir ein Kind zum Wiegen. Hier ist Stoff. Hier ist ein Stück Holz. Nur wenig angekohlt. Jetzt habe ich ein Kind. Und es hat schwarzes Haar. Ich will es wiegen. Es war einmal eine Meere, die Meere ist gar nicht fröhlich. Die Meere hebt an mit Singen von einem jüdischen König. Es war einmal ein König, der König hatte eine Königin, die Königin hatte einen Wingert. Der Wingert, der hatte einen Baum. Der Baum, der hatte einen Zweig. Der Zweig, der hatte ein Nestchen. Lulinke, mein Kind. Du! Der Josele hat Knochen gefunden. Wer sich aus dem Totenbein eine Pfeife macht, dem kommt kein Vieh fort. Josele, fülle den Eimer am Brunnen. Lauf um den Kalk dort, wo sie bauen. Vor den Toren bauen die neue Stadt. Sind keine Tore mehr. Ist keine alte Stadt mehr. ist kein Bethaus mehr, nur noch Erde genug für den guten Ort. Das war ein Haus hier. Das war ein Herd. Steht noch ein Kochtopf, schwarz gebrannt. Hier ist ein buntes Band. Vielleicht war es ein Wiegenband. Vielleicht auch ein Schürzenband. Wer weiß. Hier ist ein Käppchen. Wer trug's? Ein junger Mann? Oder ein alter Mann? Oder ein Knabe? Schützte die 18 Segenssprüche die Stillen vor den eitlen Gedanken, vor den bösen Gedanken? Oder? Wer weiß? Weine nicht, Jossele. Bauen wir doch aufs Neue das alte Haus. Hängen sich die Tränen ans Gestein, hängen sich die Seufzer ans Gebälk. Können nicht schlafen, die kleinen Kinder. Hat der Tod ein weiches Bett. Es ist schon spät. Wir wollen nach Hause gehen. Gib dein Kind her! Ich werfe es aufs Geröll, da kann es schreien. Nein! Lass das sein. Es heißt Myriam. Und ich werde in die Küche gehen und mir einen Quirl holen. So hat es einen Kopf. Das Nest, das hatte ein Vögelchen. Das Vögelchen, das hatte ein Flügelchen. Das Flügelchen, das hatte ein Federchen. Lulinka, mein Kind. Gehen alle langsam fort. Der König, der musste sterben. Die Königin, die musste verderben. Der Baum, der musste zerbrechen. Das Vögelchen fliehen vom Neste. Sitzt der Schuster Michael bei der Arbeit und hämmert. Kleiner Schuh. Kleiner Schuh. Du gingst so leicht, Myriam. Die Gräser standen hinter dir auf. Hier, diese Spange riss, als du mir entgegeneiltest, damals. Schnell ist die Liebe. Die Sonne, wenn sie steigt, ist langsam gegen sie. Myriam, welches Gestirn sah deinen Tod? War es der Mond, die Sonne oder die Nacht mit Sternen, ohne Sterne? Großer Schuh, Männerschuh, Isidors Schuhe, des Pfandleiers Schuhe, schwere Schuhe. Ein Wurm hängt an der Sohle, ein zertretener Wurm. Der Mond scheint weiter, so sah er deinen Tod. Kinderschuhe. Kinderschuhe. Nach innen getreten. Lammwolle haftet daran. Eli. Eli. Samuel. Ich bitte dich, mir finden zu helfen, was ich suche. Ich suche die Hand, darin die Fäulnis dieser Erde eingegangen ist. Ich suche Elis Mörder. Ich suche den Staub, der sich seit Kain vermischt hat mit allem Mörderstaub und gewartet. Vielleicht hat er Vögel inzwischen gebildet. Und dann Mörder. Vielleicht hat er die Alraunäpfel gebildet, für die Rachel abtrat eine Nacht der Lea. Samuel, alter Großvater Samuel, lass mich deine Stummheit fragen. War er kleiner als ich und größer als du, der Mörder? Sein Haar war es blond? Seine Augen schwarze, blaue, graue? Oh, Samuel, wie viel Millionen Menschen hat die Erde? Mörder wie Kain, zerfallene Alraunäpfel, Nachtigallenstaub. Sieh, oh sieh, die Kerze wirft den Schatten und deine Stummheit spricht. Aus Elis Flöte spricht sie. Sehr jung noch ist er, sein Mörder, sehr jung. Die Nase ist breit. Ihre Flügel zittern vor Wollust. Die Augen haben die Pupillen eines Wolfes. Der Mund ist klein wie von einem Kind. So werden Gesichter in Träumen gemischt, Wasser aus Unsichtbarem gegossen. Es ist fort. Samuel. Stummer Samuel. Aber es brennt in meinen Augen. Bis ich ihn finde, wird es sich vorschieben jedem Ding auf dieser Erde. Stehen wird es in der Luft. Esse ich mein Brot, so esse ich diesen Schreckensstaub. Esse ich einen Apfel, so esse ich des Mörders Gesicht. Stummer Samuel. Großvater Samuel. Deine Sprache ist schon da, wo aller Staub zu Ende ist. Hinter dem Wort ward dieses gemischt. Ich gehe den Mörder suchen. Ruft der Hausierer Mendel seinen Kram aus, umringt von Zuschauern. Durch einen außerordentlichen Zufall bin ich in der Lage, euch anzubieten, Waschechten Schürzenstoff, Blumen bedruckt, Schmetterlingsbedruckt, Strümpfe aus Wolle, Strümpfe aus Seide, schon aus Paris. Dieses Gummiband dehnbar wie Länder und Reiche und wieder zurückschnappen, direkt aus Amerika. Aus England Lavendel für den Kopfschmerz und Pfefferminz des schlechten Magens halber. Aber dieses Linnen aus Russland, nicht für die Toten mehr, nicht für die Füße hingestreckt zur Tür, fürs Bräutchen nun und auch fürs Kind. Sieh her, dies wäre ein Festtagsstoff für mich, nun wo das Neujahr bald beginnt. Da wohnen wir im Armenhaus. Nicht Tisch hast du noch Stuhl. Was soll das Zeug? Sieh doch, die kleine Sterntalerin. Sie hat den besseren Mann. Er kaufte ihr das schöne Halstuch schon. Wo du stehst, ran Blut. Wir sind gerettet und sollen uns der Rettung freuen. Durch einen außerordentlichen Zufall bin ich in der Lage, euch anzubieten. Du verdirbst die Weiber aufs Neue, Hausierer. Die Putzsucht legt den Trauerflor zierlich in Falten noch. Ich hab kein Weib, doch hätte ich eins. Würde ich mit Salomo es halten, lobt er die tugendhafte Frau, lobt er auch ihr Gewand dazu. Nun gut, miss es schon ab, das Zeug, damit sie sich der Rettung freut. Scheren zu schleifen, Messer zu schleifen, Sicheln für die neue Saat. Fort soll er gehen. Wenn er schleifen will, soll er abseits schleifen. Wer kann noch anhören, der Messergeschleife? Willst du wieder essen, brauchst du ein Messer. Willst du wieder ernten, brauchst du ein Messer. Willst du dich bekleiden, brauchst du zwei Messer. Oh, diese Gleichgültigkeit. Verstehst du nicht, dass dein Geschleif das Herz der Welt in Stücke schneidet? Ich hasse niemanden, will niemanden kränken. Schleife ich, so ist's mein Gewerb. Es ist sein Gewerb, wie meines Weinen ist und das des anderen Sterben. Hausierer, eine Lage Wolgan will ich kaufen. Lass legen mich, Rachel, die Lage um die Handgelenke dir. Wickel ich und du hältst still, so ist's wie Abschied nehmen. Hielt man mich am Handgelenke fest und nahm die Mutter fort. Und der Abschied ging von ihr zu mir, von mir zu ihr, bis er zu Ende war. Es zuckt unter meinem Fuß. Die Flur der Sehnsucht muss hier zu Ende sein. Da, meine Stöcke, da liegt meine Lahmheit. Das sind alle meine Wege, die ich lahm gegangen bin. Alle meine Wege, die ich lahm gegangen bin. Alle meine Wege, die ich lahm gegangen bin. Immer, wenn meine Füße eine neue Wunde bekamen, war ein Weg zu Ende. Wie eine Uhr, die schlägt. Ich wollte meinen Geliebten noch einmal sehen, aber da nahmen sie mir meine Augen. Von da ab zählte ich Mitternacht. Nun bin ich nur noch eine Träne von meinem Geliebten entfernt und die letzte Wunde ist in meinem Fuß aufgebrochen. Tanzt nicht so schwer. Nicht an die Wände des Schlafes pochen. Könnt euch überschwemmen. Zu viel junge Herzen darin. Wird Liebesstaub geben. Wer weiß, wie das Korn schmecken wird? Wer weiß, wie das Korn schmecken wird? Wer weiß, wie das Korn schmecken wird? Wer weiß? Buckliger, starre doch mein Kind nicht so an. Gott behüte es vor dem bösen Blick. Behüte, dass ich es mit meinem Blick versenkte. Wundern tue ich mich nur, wie du es hast gebären können in dieser Zeit. Im Erdloch habe ich's geboren. Im Erdloch gesäugt. Tod nahm seinen Vater, mich nahm er nicht. Sah die Milch in meiner Brust und nahm mich nicht. Und nahm dich nicht. Verzeih, wenn ich dich kränkte. Aber Gott behüte, dachte erst, du seist ein Lebensstück vom Unglück Israels. Du saßt auf meinem Buckel. Glaubtest, er sei der Ranzen, darin der Bock das Unglück seines Volkes trägt. Es scheint mir, dass 100 Jahre oder mehr vergangen seien, seit ich im Erdloch saß. Ich kann das Licht nicht mehr vertragen. Ich blinzle nur. Dies scheinen keine Menschen mir. Erdhügel sah ich tanzen. Die Nacht verwahrt keine Namen. Die Tänzer werfen lange Schatten. Es ist schon späte Zeit in Israel. Die Abendsonne blendet ihre Leiber fort. Was bellt, was singt, vergaß ich längst. Ja, späte Zeit. Und da kommt Michael, der Letzte. Spricht der Michael beim Wandern. Wie viele Millionen Menschen hat die Erde? Mörder wie Kain, die den Tod an 10 Fingerspitzen tragen. Esse ich mein Brot, so esse ich diesen Schreckensstaub. Esse ich einen Apfel, so esse ich sein Gesicht. Hier ist die Stille, wo man den Bäcker Isaac mit dem schlürfenden Schritt wegen einer Zuckerbrezel erschlagen hat. War sein Ladenschild eine eiserne Brezel? Hatten sich die Kinderblicke, die Sehnsuchtsblicke an sie gehangen, aßen sich satt daran? Fiel eines hin, hatte für immer genug gegessen. Dachte der Isaac, ich backe eine Zuckerbrezel. Dann noch eine und wieder so, dass sie sich nicht zu Tode essen mit den Augen an der Eisenbrezel. Hat eine gebacken, keine mehr. Hat die Eisenbrezel gestrahlt wie im Backofenfeuer, bis sie ein Kriegsmann herunternahm, ein Schmolz für den nächsten Tod. Dort, wo du deine Kinder getragen hast, Mutter. Ich glaube, 7 waren wir an der Zahl. Dort ist dein Leib eingesunken zur Grabhöhle. Trauernd hängen die Greisenbrüste darüber. Meine Mutter. Dein Mörder hat dir einen Spiegel vorgehalten, damit du ein kurzweilig Sterben haben solltest. Mutter, du hast dich angesehen, bis dir die Kinnlade herunterfiel. Aber der große Engel hat seinen Schatten darüber gelegt. Durch den Stacheldraht der Zeit kam er zu dir geeilt, mit den Flügeln zerrissen. Denn Stahl und Eisen sind ins Wuchern gekommen, Mutter, haben Urwälder in den Lüften gebildet. Mördergehirne sind ins Wuchern gekommen. Lianen der erklügelten Qual sind aus ihnen ausgeschlagen. Spiegel, Spiegel, du Echo aus dem Walde der Toten. Opfer und Henker spielten mit ihrem Atem Sterbespiel auf dir. Mutter, es wird ein Sternbild einmal Spiegel heißen. Sprechen die Männer über den Michael, sagt er noch immer Kaddisch in den Spiegel hinein? Ja, er redet in Totengebeten. Heiliger Baalschem, du letzter Garbenträger von Israels Kraft, schwächer geworden ist dein Volk. Und schwächer. Ein Schwimmer, den nur noch der Tod an Land bringt. Sie sagten, um meiner schlenkrigen Schulter willen hassen sie mich. Sie sagten, um meines immerwährenden Lächelns willen hassen sie mich. Sie sagten, um dieses Steinhaufens willen, der mal mein Haus war, hassen Sie mich. Ich sehe den Anfang deiner schlenkrigen Schultern, Shimon, als du grubst mit Abraham den Brunnen der 7 Schwüre in Beerschaba. Ich sehe den Anfang deines Lächelns, Amman, am Horeb eingepflanzt, den 70 Alten, dass es keimt am wandernden Staub der Lippe. Steine sind Steine, Erde vom Paradies darin, aber in Gierigkeit umgebracht. Sie aber wissen den Anfang nicht, den ewigen Anfang nicht, und darum hassen sie uns. Darum hassen sie uns. Aber ich sage euch, mancher von euch hat den ziehenden Glauben gehabt, hat hinter dem Vorhang der Nacht die großen Beruhigungen Leben und Tod heruntergezwungen. Nicht nur mit Waffen wurde gekämpft. Ich sage euch, Kampfplätze gibt es. Kampfplätze, von denen die Erfinder des Tagmordes sich nichts träumen lassen. Manches Gebet hing mit den flammenden Flügeln vor der Mündung der Kanone. Manches Gebet hat die Nacht verbrannt wie ein Blatt Papier. Sonne, Mond und Sterne hat Israels Gebet aufgereiht an den ziehenden Schnüren des Glaubens. Diamanten und Karfunkelsteine um den sterbenden Hals seines Volkes. Oh. Oh. Ist dies Michael? Nein. Siehst du nicht, wie es in der dunklen Ecke flammt? Ein Cherub ist's, aus Tod und Feuer. Die Luft ist neu. Fort ist der Brandgeruch, fort ist der Blutgeruch, fort ist der Qualgeruch. Die Luft ist neu. In meinem Ohr ist ein Geräusch, als ob jemand dabei wäre, den Stachel aus der Wunde zu ziehen. Den Stachel, der in der Mitte der Erde steckt. Jemand nimmt die beiden Hälften der Erde auseinander wie einen Apfel. Die beiden Hälften von heute und gestern. Nimmt den Wurm heraus und fügt das Gehäuse wieder zusammen. Kommt ja noch nicht, der Rabbi. Immer noch nicht, der Rabbi. Da kommt der Rabbi. Steht die Frau auf und geht dem Rabbi weinend entgegen. Habe ich einen Kuchen gebacken draußen im Ofen auf der Weide? Haben die anderen Frauen gesagt, schön ist dein Kuchen, dein Feiertagskuchen. Hab ich gesagt, ist für den Rabbi der Kuchen. Hab 3 Maß Mehl genommen, wie die Sari tat, als sie wuchs für die Engel, die zum Abraham kamen am Abend. In der Schrift steht nichts, dass sie am Abend kamen. Immer kommen die Engel am Abend. Und das Wasser am Quell hat einen Mund, der spricht. Warum weinst du, Mütterchen? Soll ich nicht weinen? Haben die Ratten den Kuchen gegessen? Den Kuchen für den Rabbi? Neues Mehl wird man dir geben. Und wir essen zusammen den Kuchen. Kann nicht mehr backen. Kann nicht mehr essen. Kann nur noch weinen. Wohnst du im Haus bei den Alten, Mütterchen? Im 3. Keller wohne ich, am Marktplatz. Warum wohnst du nicht bei den Alten? Weil ich wohnen muss, wo ich wohne. Ist der Yehudi dort geboren, der Nathel dort geboren, das Taubel dort geboren, ist noch ihr Schrei darin, ist von dem Taubel der Tanz darin. Der Michael hat mir ein paar Schuhe geschenkt, weil die Graberde in die Alten hineinging. Von Yehudi die Erde, vom Taubel die Erde, vom Nathel die Erde. sind Schuhe vom Rabbi Sassow, sind Zadik-Schuhe, Heilschuhe, heilige Tanzschuhe, ist vom Taubel der Tanz darin. Kommen die jungen Maurer und einer spricht. Moses hat gebrannt. David hat gebrannt. Jetzt brennen wir. Wir, die Überlebenden. Sein Dornenstrauch in der Wüste sind wir. Wir, wir. Ich fürchte, ihr schachtet nicht tief genug. Die Grundmauern werden nur Leichtlebiges tragen. Der neue Pentateuch, sage ich euch. Der neue Pentateuch steht mit dem Schimmel der Angst geschrieben auf den Wänden der Todeskeller. Ich sah einen sein eigenes Fleisch benagen. Sich wie der Mond nach einer Seite rundend und magernd hin zur anderen Welt. Ich sah ein Kind lächeln, bevor es in die Flammen geworfen wurde. Wo bleibt das? Mein Gott, wo bleibt das? Spricht der Michael wieder beim Wandern. Dies also war eine Landstraße. Sieh da, Bäume hingelegt in den Sand wie unsere Toten, mit verrenkten Gliedern, Felder aus Asche. Wer im Dunkeln sitzt, zündet sich einen Traum an. Wer die Braut verliert, umarmt die Luft. Wem der Tod das Kleid strich, das es schrie, an dem essen die Gedanken wie Würmer. Sah einmal einen Rutengänger. Die Rute schlug auf, wenn eine Quelle gefunden war. So suche ich überall den Mörder, der Eli gemordet hat. So suche ich überall nach der Quelle des Hasses, die man Israel zu trinken gab. Aber wenn ich es auch besser wüsste, du von einem anderen Stamm, wie sollte ich es dir erklären können? Warum sagst du, Bruder, solche Worte? Als wir auf dem Heuboden lagen, beim Polen-Jarislauf auf dem Heuboden, da waren wir beide eins. Augen nur den Feind zu erspähen, Ohren nur auf das Knarren der Stiege zu achten, Haare auf dem Kopf, um zum Himmel zu steigen in feuchter Angst. Kam ein Schlaf zu uns, ein Hunger, ein Erwachen. Kam die gelbäugige Eule, die Zweige sammelt, wenn sie den Tod riecht, sah ins Bodenfenster, schrie wie eine Henkerstochter, wenn der eine gehabt hätte. Uhu. Wer bist du, Väterchen? Ich bin nicht und auch kein Väterchen. Du bist nicht, aber du redest doch. Bist du der Scherenschleifer? Ja. So weißt du Bescheid. Woher kommst du? Warum antwortest du wie im Fragespiel? Darum, weil im Stein Feuer ist, also Leben, und im Messer Tod. Also schleifst du täglich das Leben mit dem Tod. Woher kommst du? Lebendig aus dem Tod. Daher, wo die Mörder mein Volk in die Erde säten. O, sein Same sollte sein, sternenreich. Ich aber wurde nur halb gesät, lag schon im Grab, wusste schon, wie die Wärme aus dem Fleisch geht, aus den Knochen das Bewegliche fortgeht, hörte schon die Sprache des Gebeins, wenn's zerfällt, Sprache des Bluts, wenn's gerinnt, Sprache des Staubs, wenn er neu um die Liebe wirbt. Aber wie wurdest du gerettet? Waren wir geflohen, der Amschel, der braune Jehudi und ich, hat man drei Länder eingefangen, drei Sprachen eingefangen, hat Hände eingefangen und sie ihr Grab graben lassen, ihren Tod anfassen lassen, hat die Leiber erschlagen und den Abhub hinuntergegossen. Wie viel Milliarden Qualenmeilen von, ihm. Aber du, du. Der Soldat, der die Erde über uns zuschüttete und uns begrub, gesegnet sei er. Er sah bei der Laterne Schein, denn es war Nacht, dass sie mich nicht genug erschlagen hatten und dass sich meine Augen öffneten. Und er holte mich heraus und verbarg mich. Verbarg dich? Es hatte der Soldat, dies sagte er mir später, am gleichen Morgen einen Brief von seiner Mutter bekommen. Gesegnet sei sie. Darum war er nicht berauscht wie die anderen und sah das Zwinkern meiner Augen. Die Mutter schrieb, diesen Brief wollte ich eigentlich zu den Strümpfen legen, den selbstgestrickten, aber die Sehnsucht ließ mir keine Ruhe. Gesegnet sei die. Und ich schreibe schon heute und warte nicht, bis sie fertig sind. Der Anzug aber, der blaue, ist gebürstet und an die Luft gehängt, wegen des Mottenpulvers. So riecht er nicht mehr, wenn du kommst. Aber es war nicht so, dass sie den Brief gleich einstecken konnte, denn sie wurde krank über Nacht. Da kam eine Nachbarin, gesegnet sei sie, fragte nach dem Ergehen, aber eigentlich wollte sie nur eine Zwiebel haben. Eine kleine Zwiebel für die Kartoffeln, denn zu Ende waren ihre eigenen. Oh, dass sie Kartoffeln aß und keine Rüben. Gesegnet seien alle Zwiebeln. Und sie erhielt eine Zwiebel und nahm den Brief zur Post. Und der Soldat erhielt ihn an jenem Morgen und berauschte sich nicht wie die anderen und sah das Zwinkern meiner Augen. Wie viel Zwiebelschalen haben sich da zusammengetan zu deiner Rettung. Und was wird weiter keimen aus deinem Zwiebelglück? Ich gehe zum Rabbi in die Gräberstadt. Der Leib will nicht mehr halten. Sand hat den Sand berührt. Doch nun sterbe ich den einen Tod. Der andere in der Handmuskel eines Henkers sitzend, wie ein Dietrich in des Diebes Faust. Den brauch ich nicht mehr. Ich hab den rechten Schlüssel. Ich freue mich. Was erfreut dich, Bruder Mendel? Ich freue mich, dass ich dem Michael ein paar Schnürbänder schenkte für seine Wanderschuhe. Kommt er ins Paradies, hat er meine Schnürbänder am Fuß. Auch war das Eli-Sterbehemd von meinem Zeug, das trägt er nun. Er hat es nun am Leib. Warum war es gut, dass du dem Schuhmacher die Schnürbänder gabst? Und warum soll er sterben, jung wie er ist? Ich weiß es nicht, aber gut ist es auf jeden Fall. Ein 36er kann er sein, auf dessen Taten die Welt ruht. Einer, der dem Lauf der Gewässer folgt und die Erde sich drehen hört. Bei dem die Ader hinter dem Ohr, die bei uns nur in der Sterbestunde schlägt, jeden Tag schlägt. Einer, der Israels Wanderschuhe zu Ende trägt. Ich wandere. Überall such ich den Mörder, der Eli gemordet hat. Die Quelle des Hasses, die man Israel zu trinken gab. Alle Wegweiser zeigen nach unten. Fingerkräuter wachsen hier. Aber nicht die, mit denen Mirjam ihren kleinen Schuh füllte, daran die Spange riss. Nähe sie, während die Finger dich streichen. Es sind Finger von Menschenhänden. Menschenfinger, die hier wachsen. Wir sind die Finger. Der Töter! Jeder hat einen erklügelten Tod angesteckt. Wie einen falschen Mondstein. Mein Finger hatte zum Spezialgebiet das Würgen, das Eindrücken des Kehlkopfs mit einer kleinen Wendung nach rechts. Deine Knie, Michael. Deine Handgelenke, hörst du, aus Glas. Alles ist zerbrechlich auf Erden. Der Fromme pfeift auf den Staub. Und hier ist ein Weinglas. Blut? Großer Tod, komm! Der ist aus der Mode, der große Tod. Hier sind die kleinen, niedlichen Tode. Dein Nacken, dort, wo das Haar flaumig wird. Im Namen der Wissenschaft, diese Spritze. Wer sich opfert, scheint hell wie faules Holz. Keine Angst, ich will weder deiner Kehle gute Nacht sagen, noch deine Gelenke kränken. Ich bin nur der Dozentenfinger der neuen Weisheit. Ich will ein wenig mit deinem Weichbrot plaudern. Fort von mir, fort! Hiob ist schwach geworden, müder Leiermann einer einst frischen Weise. Das Meer ist eines Teils zu Pferdekräften, andern Teils zu Leitungswasser gestreckt worden. Ebbe und Flut sind in der Hand eines Mondmannes. Der Schuhmacher Michael näht Ober- und Unterleder zusammen mit seinem Faden aus Abfallprodukt. Nähnadelheiliger. Nee, Nadelheiliger. Schornsteine sind die letzten, die Israels Leib berührten. Jeremias Leib im Rauch. Hiobs Leib im Rauch. Die Klagelieder im Rauch. Der kleinen Kinder Wehklagen im Rauch. Der Mütter Wiegenlieder im Rauch. Israels Freiheitsweg im Rauch. Ich bin der Essenkehrer gewesen. Mein Licht wurde schwarz. Ich bin ein Baum. Ich kann nicht mehr gerade stehen. Es hing an mir und schaukelte, als hingen alle Winde der Welt an mir und schaukelten. Blut drang an meine Wurzeln. Alle Vögel, die in meiner Krone nisteten, hatten blutige Nester. Jeden Abend blute ich von Neuem. Meine Wurzel steigt aus ihrem Grabe. Michael! Michael! Oh, ist dieser Stern verloren? Verloren! Verloren! Oh. Michael. Wer bist du? Hirsch. Der Schneider sah bei Lebzeiten ähnlich aus. Du hast verwesliche Gesellschaft neben dir. Hirsch bin ich. Der Schneider. Und die Nachbarin da. War jemandes Frau? Vielleicht die meine? Ich weiß es nicht. Denn obgleich ich dort bei dem Schornstein als tot angestellt war, so ist schwer über der Grenze was wiederzufinden. Eine Minute nach Mitternacht sieht alles gleich aus. Aber wie dem auch sei, hätte ich auf die Selige gehört, so säß ich bei den Lebenden in Amerika, unter denen ich einen Bruder habe, und nicht hier, unter meinesgleichen. Sie, hat sie gesagt, als es begann, du bist ein Hirsch, also musst du es ahnen. Die Juden sind überhaupt ein ahnendes Volk. Es rühren sich die Messer in der Lade, es knirscht die große Schneiderschere, das Feuer im Herd aber bildet gräuliche Gesichter wie beim Weibe von Ensor. Vor allem aber, ich fühle Blicke, schielend wie die der Katze. Michael, dich haben sie nicht angerührt. Geschont haben sie deiner und hast dich ihnen gestellt, überall, sozusagen im Gegenwind, hätte mein früherer Kunde der Jägermeister gesagt, wie ein Wild, das die Witterung verloren hat. Aber mich haben sie angestellt, meiner herausstehenden Backenknochen wegen, aber auch meiner Beine wegen. Tod, du hast zwei Sichelmesser, haben sie gesagt. Da geht es schneller. Legst du nicht dein Volk in Rauch? Brennst du nicht dein Fleisch und Blut? so lockern wir deine Beckenschraube und nehmen deine beiden Sichelmesser fort. Und dann hast du auch bessere Nahrung als wir alle zusammen. Rauch wiegt schwerer im Magen als Brot. Und ich habe sie gebrannt. Und ich habe Rauch gegessen. Und ich habe ihn verheizt. Und ich bin in den Wald gelaufen. Und es haben Himbeeren gestanden. Und ich habe Himbeeren gegessen, nachdem ich ihn verheizt habe. Und ich habe nicht sterben können, weil ich da tot bin. Da! Der Schornstein! Ich bin er, Lagerkommandant! Arsch, Arsch! Gehen deine Gedanken aus einem Kopfe heraus! Höre Israel! Er, unser Gott, er, einer. Sammle, sammle, Michael. Eine Zeit ist wieder da, die sich abgelaufen hat. Hebe sie auf, hebe sie auf. Wandert der Michael also weiter? Ein Todesminutensammler hat keine Körbe, nur ein Herz zu füllen. Die Finger zeigten zuletzt nach dieser Richtung. Mörder verraten den Mörder zum Schluss. Ich suche den Mörder, der Eli gemordet hat. Wie friedlich diese Gegend. Die Grillen zirpen. Den Eichelhäher ruft seine Gesellen. Die Kuh hat das gleiche Urweltgesicht, als wäre es eben von der Hand des Schöpfers gestreichelt worden. Wie überall schmeckt jetzt der Bauer das Geheimnis des Weizenkornes ab. Einen guten Tag, Bauer. Ist wohl eine Schuhmacherwerkstatt hier in der Nähe? Kommst wohl von drüben hinter der Grenze? Hast eine Sterbestirn? Woran siehst du's? Wenn einer zwischen den Augen etwas leuchten hat, groß wie eine Schneeflocke... Mag sein, dass der Tod meines Volkes an mir leuchtet. Bist ein Pole oder Jude gar? Auf dieser Erde bin ich beides. Das ist viel. Dort hinter der großen Weide geht der Weg zum Dorf. Neben dem Wirtsgarten ist die Schuhmacherwerkstatt. Wandert der Michael also hinunter ins Dorf? Hätte ich eine solche Pfeife, so würde ich Tag und Nacht pfeifen. Im Schlafe würde ich pfeifen. Die Kälber, die Schafe, die Fohlen, alle würden kommen. Sie ist von einem toten Kind, die Pfeife. Von einem toten Kind? Von einem Knaben, der ermordet wurde. Der ermordet wurde? Als man seine Eltern zum Tode antrieb, lief er im Hemde nach. Im Hemde nach? Auf dieser Pfeife pfiff er um Hilfe zu Gott. Um Hilfe zu Gott. Da erschlug ihn ein Soldat. Geht ein Mann indessen durch den Garten mit seinem Kind. Da hängt der Bienenschwarm. Horch, wie er musiziert. Das gibt Honig. Nie hat die Linde so reich geblüht. Welch Glück, dass sie vom Menschenkrieg verschont blieb. Wie das hier riecht, Vater. Oh. Und der Honig, dann aufs Brot. Oh. Ich heb noch den Salat aus und schneid den Kerbel zur Suppe. Das Mittagessen ist bald fertig. Willst du nicht den Schmetterlingscatcher holen, Kind? Sieh die vielen Falter auf dem Thymian. Das klang, als ob jemand schrie. Ja, das war Isidor, das Krämerstimmel, als wir ihn aus dem Dorf trieben. Oi, sagte er, oi. Und da lag er im Graben. Und griff nach seinem Käppchen. Sieh, so mit der Hand nach innen gebogen. Das war seine Art beim Abwiegen. Und der Hans rief, hast du Abendsonne im Käppchen? Und gab ihm noch einen. In der Schuhmacherwerkstatt des Grenzdorfes. Michael sind Sie. Mein Geselle jetzt. Ein Jude, gerettet und bei mir eingekehrt. Gewiss, man hat euch Unrecht getan. Aber vielleicht seid ihr für uns wie Schuhe von früher, von noch früher. Niemand nahm sie gepasst. Gutes Leder, aber ungeeignet. Nichts für unser Klima. Vielleicht für die Wüsten, vielleicht fürs Heilige Land, vielleicht für die Märkte dort, wo die Isidore anders feilschen als bei uns. Aber natürlich so, wie es dann mit euch kam. Nein, das wollten wir nicht. So nicht. So nicht. Seit Abraham aus Ur auswanderte, haben wir uns bemüht, unsere Wohnung zu ihm hinzubauen, wie andere nach der Sonnenseite bauen. Freilich, manche schlossen sich der entgegengesetzten Richtung an. Alte Hirten ließen die Sternenuhren schlagen und schliefen wie Isidor und der Pfandleiher mit gekrümmten Fingern. Aber es war ein Knabe. Eli. Wer ist das, der da kommt? Wer ist das? Tritt ein Mann ein mit einem kleinen Mädchen an der Hand. Sind meine Stiefel fertig? Der Geselle arbeitet gerade daran. Die Sohle ist nicht mehr zu flicken. Ein Riss geht in der Mitte. So, mach doch eine neue Sohle. Vater, dies ist der Mann, der die Pfeife hatte. Dort liegt sie, auf dem Blumentopf. Oh, lass mich pfeifen. Man pfeift nicht auf fremden Pfeifen. Die Pfeife. Sie weint, weil sie Sehnsucht nach ihrer Mutter hat. Immer hat sie nach etwas Sehnsucht. Einmal ist es die Drossel, die sich die Futterbissen holte und verschwand. Dann wieder der alte Schäferhund, als er über die Bahnschranke lief und überfahren wurde. Alles beginnt mit der Sehnsucht. Auch die Erde da im Blumentopf. Und die Häute hier, daraus die Schuhe geschnitten werden. Die Pfeife. Ich werde dir eine Pfeife kaufen. Wenn du sie hast, so folgen dir alle Kinder und geben dir ihr Spielzeug. Nein, diese Pfeife. Dann kommen die Kühe und die kleinen Kälber. Nein, komm nun. Komm. Komm. Die Nase breit. Ihre Flügel zittern vor Wollust. Die Augen mit den Pupillen eines Wolfes. Der Mund klein wie von einem Kind. Mörder wie kein, mit dem Tod auf 10 Fingerspitzen aufgespießt. Singt im Haus beim Garten die Mutter ein Wiegenlied. Schlaf kommt wie ein Wandersmann. Landsmann sagt: Schlaf, schlaf, schlafe. Schlaf, schlaf, schlafe. Alle Bäume wandern, alle Bäume wandern, heben ihre Wurzelfüße, wenn ich pfeife. Oh, oh, die Pfeife hat sie verhext. Die Pfeife hat ihr Fieber gemacht. Oh, oh. Psst, sie schläft. Oh, überall Zähne. Hörst du, wie es klappert? Der Rappe steigt und zeigt die Zähne. Die Kälber trinken mit den Zähnen, dass die Euter blutig werden. Der Rocken abgebissen. Zähne ohne Ratten. Hörst du es, Frau? Hier in der Kammer. Da, da. Zähne statt der Ziegel. Frau, der Maurer muss an den Galgen. So schweig doch. Das Kind schläft. Das Fieber ist sehr hoch. Nun klappert es. Das ganze Haus klappert. Alle Bäume wandern. Alle Bäume wandern. Heben ihre Wurzelfüße. Und wandern, wenn ich pfeife. Alle Schatten wandern. Komm, liebes Bartuch, deck mir den weißen Mondzahn zu. War es nicht der Milchzahn, der aus seinem Munde fiel mit der Pfeife? Frau, Frau, die Milch hat Zähne. Zähne. Wer klopft? Wer da? Man sagt, du sollst ein heiliges Kind getötet haben. Harif, Harif, Futterwurzel, alle Kinder sind heilig. Sollst ein heiliges Kind getötet haben. Alle Kinder sind heilig. Dein Kind ist krank. Sehr krank. Aha, der Arzt bist du. Es riecht schon in der Luft. Lagerluft. Du Menschenfleischsortierer. Das Kind ist tot. Unser Kind ist tot. Weint die Mutter vor sich hin. Rennt der Mann aus dem Haus. Schlägt die Tür zu. Wenn er den Kopf nicht nach hinten geworfen hätte, so hätte ich ihn nicht erschlagen. Der Milchzahn wäre nicht mit der Pfeife herausgefallen. Aber das war gegen die Ordnung, den Kopf nach hinten zu werfen. Das musste zurechtgerückt werden. Und wohin hat er gepfiffen? Ein heimliches Signal? Ein Zeichen durch die Luft? Außerhalb jeder Kontrolle? Hilfe, Schumacher! Der Milchzahn wächst aus der Erde, beginnt mich anzuknabbern, durch meine Schuhe hindurch. Meine Füße zerfallen, werden Erde. Wo ist da die Ordnung? Die Weltordnung? Ich bin am Leben. Ich bin nicht tot, nicht gehangen, nicht verbrannt, nicht lebendig in die Erde geworfen. Es ist ein Irrtum. Ein Irrtum! Ich zerfalle! Zerfalle! Ich bin ein Stumpf. Ein Stumpf. Sitze auf dem Sand. Stumpf. Auf dem ein Sand. Stumpf. Der soeben auf noch mein Sand. Fleisch war. Auf dem Sand. Mein Fleisch war. Auf es dem öffnet Sand. Sich war. Die Luft in Kreisen. Es wächst der Embryo im Mutterleib. Auf seiner Stirn das Urlicht leuchtet. Kind mit dem Gotteslicht, ließ in den Händen des Mörders. Meine Hände, geht nicht fort. Meine Hände, oh meine Hände, meine Hände, oh meine Hände, meine Hände, meine zerfallen. Hände. Wo meine zerfallen. Hände, wo meine zerfallen. Hände, wo meine Hände. Am Horizont bricht eine Wunde auf. Blutender Mund des Samuel. Öffne dich, du stummer Mund. Der Mutterleib zerfließt in Rauch. Das Urlicht fliegt an meine Stirn. Ich sehe weit. Zerfallender. Seine Augen werden Löcher. Das Licht sucht sich andere Spiegel. Ich sehe durch die Löcher in deinen Schädel, der die Welt einrahmt, die du wie befohlen darin eingepackt hattest, wie in einen Soldatentornister. Da liegt sie, zuckend, ein Insektenstern mit ausgerissenen Flügeln. Unter meinen Füßen fährt es auf, aus meinen Händen stürzt es hin. Mein Herz gießt etwas aus. Fußspuren Israels, sammelt euch. Letzte Erdenminuten Israels, sammelt euch. Letzte Leidensminuten, sammelt euch.